Erster damals sang Mose mit den Israeliten ein Lied für Jahwe, und sie sangen, ich will Jahwe ein Lied singen, denn er ist sehr erhaben, er hat Pferde und Reiter ins Meer geworfen. Zweiter Jahwe ist meine Stärke und mein Lobgesang, und von ihm kommt meine Rettung. Er ist mein Gott, darum will ich ihn preisen, er ist der Gott meines Vaters, darum will ich ihn ehren. Dritter Jahwe ist ein Kriegsheld, Jahwe ist sein Name. Vierter, er hat die Streitwagen und die Armee des Pharao ins Meer geworfen, und seine besten Wagenkämpfer wurden im Schilfmeer versenkt. Fünfter, die Wassermassen des Meeres bedeckten sie, sie sanken wie ein Stein in die tiefen Wasser. Sechster, deine rechte Hand, o Jahwe, ist mächtig und wunderbar, deine rechte Hand, o Jahwe, vernichtet die Feinde. Siebter, mit deiner großen Macht besiegst du deine Gegner. Wenn du deinen Zorn zeigst, vernichtet er sie wie Stroh. Achter, durch deinen starken Wind standen die Wasser wie eine Wand. Das strömende Wasser wurde fest wie ein Wall im Meer. Neunter, der Feind dachte, ich will sie verfolgen, sie einholen, die Beute verteilen und mich an ihnen rächen. Ich ziehe mein Schwert, meine Hand soll sie vernichten. Zehnter, du bliesest mit deinem Atem, und das Meer bedeckte sie. Sie sanken wie Blei in den großen Wassermassen unter. Elfter, wer ist wie du unter den Göttern, o Jahwe? Wer ist wie du, so herrlich und erhaben, furchtbar in deinen Taten, der du Wunder tust? Zwölfter, als du deine Hand ausstrecktest, verschlang das Land sie. Dreizehnter, du führtest mit deiner Güte das Volk, das du befreit hast, du brachtest es mit deiner Macht zu deinem heiligen Wohnort. Vierzehnter, als die Völker davon hörten, zitterten sie, und die Bewohner von Philistea bekamen Angst. Fünfzehnter, damals erschraken die Fürsten von Edom, die Anführer von Moab zitterten, und alle Bewohner von Kanaan verloren den Mut. Sechzehnte, Schrecken und Angst überfielen sie, wegen der großen Tat deines Arms wurden sie starr wie Stein. So zog dein Volk ein, o Jahwe, das Volk, das du dir als dein Eigentum ausgewählt hast. Siebzehnter, du brachtest sie dorthin und ließest sie sich auf dem Berg niederlassen, deinem Besitz, dem Ort, den du, Jahwe, vorbereitet hast, damit sie dort wohnen. Es ist das Heiligtum, Herr, das deine Hände gebaut haben. Achtzehnter, Jahwe ist König für immer und ewig. Neunzehnter, denn als die Pferde, Wagen und Reiter des Pharao ins Meer kamen, ließ Jahwe die Wellen des Meeres über sie schlagen, während die Israeliten auf trockenem Boden durch das Meer gegangen waren. Zwanzigster, da nahm die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, eine Pauke in die Hand, und alle Frauen folgten ihr mit Pauken und tanzten. 21. Miriam sang ihnen vor, singt Jahwe ein Lied, denn er ist sehr erhaben, er hat Pferde und Reiter ins Meer geworfen. 22. Danach ließ Mose die Israeliten vom Schilfmeer aufbrechen, und sie zogen weiter in die Wüste Sur, wo sie 3 Tage wanderten, ohne Wasser zu finden. 23. So kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser nicht trinken, weil es bitter war. Deshalb wurde der Ort Mara genannt. 24. Da beschwerten sich die Leute bei Mose und fragten, was sollen wir trinken? 25. Er aber rief Jahwe um Hilfe an. Da zeigte Jahwe ihm eine Art Holz, das warf Mose ins Wasser, und es wurde trinkbar. Dort gab Jahwe ihnen Gesetze und Regeln. 26. Er sprach, wenn du Jahwe, deinem Gott, gehorchst und tust, was er für richtig hält, und alle seine Gebote befolgst, dann werde ich keine der Krankheiten, die ich den Ägyptern geschickt habe, über dich bringen. Denn ich, Jahwe, bin dein Heiler. 27. Danach kamen sie nach Elim, dort fanden sie 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser.